Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Ich kann Ihnen versichern, Ihnen allen, die meine Stimme hören, dass keine Radiostation in der ganzen Welt in so großem Maß das Vertrauen ihrer Hörer genießt wie Rias. Und so wirksam ist wie Rias. Wirksam sollte er sein, und das war er auch. Was Fred G. Taylor, zweiter US-Direktor des RIAS, zum 25. Geburtstag des Senders formulierte, war der wesentliche Auftrag des RIAS. Er sollte ein Gegengewicht sein zu dem von den Sowjets okkupierten Berliner Rundfunk. War RIAS zu Beginn liberal und ließ auch SED-Funktionäre zu Wort kommen, so war damit im Oktober 1947 Schluss. Militärgouverneur Lucius D. Clay verkündete, man werde die sowjetische Rundfunkpropaganda nun nicht mehr unbeantwortet lassen. Damit wurde der RIAS zu einem politischen Sender. Wir sitzen hier unter der Menge, müssen uns jedes Wort sehr genau überlegen, das wir hier im Augenblick aussprechen. Immer wieder wurde durch den RIAS über den Rundfunk angesagt, die SED hat einen Aktionsausschuss eingesetzt, der den Magistrat abgelöst hat. Das ist eine Lüge. Immer wieder wird uns das Mikrofon weggezogen. Es wird uns nicht gestattet, von den Demonstranten den Sitzungsverlauf zu berichten. Lass doch sein! 1948 brach die Gesamt-Berliner Stadtverordnetenversammlung auseinander. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor übertrug die Konfrontation zwischen West und Ost direkt in die Wohnzimmer. Mal als Reportage, mal als Unterhaltung. Während man im DDR-Rundfunk den RIAS als Rundfunk im amerikanischen Agentensumpf beschwor, setzte man im RIAS eher auf eine Art unterhaltsame Kampfansage. Bereits seit dem 16. Juni 1953 gab der RIAS in chiffrierter Form ständig Anweisungen und Treffs für Provokateure und Agenten durch, sendete gefälschte Berichte und hetzte den faschistischen Mob durch Schilderungen von Überfällen, Brandstiftungen usw. so zu neuen Verbrechen auf. Wir haben euch noch allerlei zu sagen. ADN wird sich noch oft beklagen. SED, ihr müsst euch hübsch bescheiden. Ja, mögt ihr auch leiden, wie es bleibt. In den Jahren darauf begleitete der Sender seine Hörer durch viele Krisen. Den 17. Juni 1953, den Ungarnaufstand und schließlich den Bau der Mauer. Wer mitspielt, erhält für jede Frage 2,50 Mark. RIAS-Freunde aus dem Osten können sich postalisch nach wie vor beteiligen. Bitte schreiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unter Decknamen oder Deckadresse. Ein eventueller Gewinn kann an Verwandte ausgezahlt werden oder bleibt bei uns, bis sich die Verhältnisse ändern. Ratespiele mit Hans Rosenthal. Der RIAS war nicht nur ein politischer Sender, sondern auch ein großes Experimentierfeld für neue Formen des Rundfunks. Das kam vor allem durch die amerikanischen Vorgesetzten, die die vielen jungen Journalisten an der langen Leine laufen ließen. Hier sendete man Reportagen, von denen manch andere biedere ARD-Anstalt nur träumen konnte. Neben mir die Segelbootsbesitzer, die staunen, wie man heute schon Wellenreiten mit dem Mikrofon kann. Reportagen vom Hochseil oder aus dem Gleisbett der Bahn. Sammy Drechsel, später Mitbegründer des Kabaretts Münchner Lach- und Schießgesellschaft, konnte es gar nicht gefährlich genug sein. Hier spricht er live von einem Surfbrett auf der Havel. Gleich wird der Motor ausgeschaltet und dann muss ich, ob ich will oder nicht, baden gehen. Boah, die Fahrt wird langsamer abwärts. Heute ist der RIAS Geschichte. Ein kleines Stück deutscher Nachkriegsgeschichte und ein großes Stück Rundfunkgeschichte. Über 20 Jahre nach seinem Aufgehen im Deutschlandradio wirken viele Fundstücke aus den Archiven heute so unkonventionell und ungewöhnlich wie damals. Na, wasserscheu scheint das Mikrofon ja gerade nicht zu sein. Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.